Erster Festus ist jetzt der Chef. 3 Tage später geht er von Caesarea nach Jerusalem. Zweiter, die wichtigen Priester und Juden reden mit Festus über Paulus. Sie wollen ihn anklagen. Dritter, sie bitten Festus, Paulus nach Jerusalem zu bringen. Sie wollen Paulus auf dem Weg töten. Vierter, Festus sagt, Paulus ist in Caesarea. Ich gehe bald auch dorthin. Fünfter, Festus sagt, eure Anführer können mitkommen. Wenn Paulus etwas Schlimmes getan hat, könnt ihr ihn anklagen. Sechster, Festus bleibt 8 oder 10 Tage in Jerusalem. Dann geht er zurück nach Caesarea. Am nächsten Tag setzt er sich auf seinen Stuhl und lässt Paulus holen. Siebter, die Juden aus Jerusalem kommen. Sie sagen viele schlimme Dinge über Paulus. Aber sie können es nicht beweisen. Achter, Paulus sagt, ich habe nichts Falsches gemacht. Ich habe nicht gegen das jüdische Gesetz verstoßen. Ich habe nichts gegen den Tempel oder den Kaiser getan. Neunter, Festus will den Juden gefallen. Er fragt Paulus, willst du nach Jerusalem gehen? Dort kann ich dich richten. Zehnter, Paulus sagt, ich stehe vor dem Gericht des Kaisers. Hier muss ich gerichtet werden. Ich habe den Juden nichts Böses getan. Das weißt du selbst, Rasse 11. Wenn ich etwas Schlimmes getan habe und sterben muss, dann ist das so. Aber wenn ich nichts Falsches gemacht habe, darf mich niemand den Juden geben. Ich will, dass der Kaiser entscheidet. Zwölfter, Festus redet mit seinen Beratern. Dann sagt er, du willst zum Kaiser? Gut, du sollst zum Kaiser gehen. 13. Einige Tage später kommen König Agrippa und Bernike nach Caesarea. Sie wollen Festus begrüßen. 14. Sie bleiben einige Tage. Dann erzählt Festus dem König von Paulus. Er sagt, Felix hat diesen Mann gefangen genommen. 15. Als ich nach Jerusalem kam, haben die Priester und die alten Männer der Juden mir von Paulus erzählt. Sie wollten, dass ich ihn verurteile. 16. Ich habe ihnen gesagt, bei den Römern ist es nicht richtig, einen Mann zu bestrafen, bevor er sich verteidigen kann. Er muss die Leute sehen, die ihn anklagen. 17. Die Juden sind hierher gekommen. Am nächsten Tag habe ich mich auf meinen Stuhl gesetzt und Paulus geholt. 18. Die Leute, die ihn anklagen, haben keine schlimmen Dinge gesagt. Ich hatte das erwartet. 19. Sie haben über ihren Glauben gestritten. Und über Jesus. Jesus ist tot, aber Paulus sagt, er lebt. 20. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Ich habe gefragt, ob Paulus nach Jerusalem gehen will. Dort könnte man ihn richten. 21. Aber Paulus will, dass der Kaiser entscheidet. Darum habe ich gesagt, er soll im Gefängnis bleiben. Ich werde ihn zum Kaiser schicken. 22. Agrippa sagt zu Festus, ich möchte den Mann selbst hören. Festus sagt, morgen kannst du ihn hören. 23. Am nächsten Tag kommen Agrippa und Bernike. Sie sehen sehr wichtig aus. Sie gehen in den Raum, wo man Leute verhört. Die Chefs und wichtigen Leute der Stadt sind auch da. Festus sagt, man soll Paulus holen. 24. Festus sagt, König Agrippa, alle hier. Seht diesen Mann. Die Juden in Jerusalem und hier wollen, dass er stirbt. 25. Ich finde nicht, dass er etwas getan hat, wofür er sterben muss. Aber er will, dass der Kaiser entscheidet. Darum schicke ich ihn dorthin. 26. Ich weiß nicht genau, was ich dem Kaiser über ihn schreiben soll. Darum zeige ich ihn euch. Besonders dir, König Agrippa. Dann kann ich besser verstehen, was passiert ist. 27. Es ist nicht gut, einen Gefangenen zu schicken, ohne zu sagen, warum er angeklagt wird.